habe das schon zum Ritual gemacht, jeden Sommer immer nach Wien einmal zu kommen. Das brauche ich auch irgendwie, es ist merkwürdig. Mein Großvater war Österreicher und wahrscheinlich je älter ich werde, desto mehr besinne ich mich dessen. Und auch ein Gleichgewicht zu Berlin zu machen, weil ich eigentlich ein Berliner bin und ich verbringe die Hälfte des Jahres, also die Sommermonate in Berlin und im Winter in Athen. Und also ich will jetzt nicht zu viel reden, damit ich die Zeit nicht vergeude. Ich werde erstmal einen Text hier vorlesen, den ich vorbereitet habe, den ich auch im großen Teil im Buch nachzulesen ist. Und dann später alles, was mit Erklärungen oder sonst was, Kommentaren und so weiter zu tun hat, alles in der Diskussion. Ich will nur ganz am Anfang sagen, ich möchte mir keinesfalls anmaßen, dass ich über so einen komplizierten und unendlichen Begriff wie das Böse schlau geworden bin oder ob man das jemals machen kann. Ich bin meiner Grenzen voll und ganz bewusst und natürlich sehr vieles, was Sie drin vermissen werden, ist das eben nicht zufällig, sondern ich habe das bewusst sehr eingrenzen müssen, damit es überhaupt in endlichen Umfang da erscheint und vor allem gedruckt werden kann. Es könnte nicht eine Summe werden, sozusagen. Aber ich arbeite weiter an dem Thema in verschiedenen Richtungen und zumindest ich sage, soweit ich lebe, dann werde ich noch, diese Arbeit trägt mich irgendwie, wenn man schon pensioniert ist, dann muss man noch unbedingt, das erste Problem, das man lösen muss, ist, dass man sich nicht langweilt und nicht allein fühlt. Ich glaube, das habe ich längst gelöst, dieses Problem. Und mir macht es Spaß, weiter zu denken, weiter zu arbeiten in diese Richtung. Gut, also mehr will ich dazu nicht sagen. Ich habe jetzt so, das Buch hat natürlich besteht aus 6 Teilen und jeder Teil kann eigentlich getrennt relativ unabhängig vom anderen gelesen werden. Es ist also außerdem es ist eine grenzüberschreitende Analyse des Begriffs das Böse. Ich habe, sagen wir so, wenn man immer den Begriff Diskurs immer so gerne hat, hier, es gibt auch einen Experten, über das den Diskurs wichtige Sachen geschrieben hat. Es ist die Kreuzung von 4 Diskursen oder des Metadiskurs von 4 Diskursen, wenn man so sagen darf. Philosophisch, psychoanalytisch, theologisch und politisch, politisch-theoretisch. Und sind nicht alle gleich wichtig, es ist nicht möglich. Es ist die Fortsetzung sicher von Gedankenreflexionen, die ich vor 20 Jahren schon anfing und das vorletzte Buch, das hat den Titel Der Tod Gottes und der Fortschritt in der Geistigkeit, bezieht sich auf Lacan und Freud und das ist die Fortsetzung praktisch. Und jetzt in diesem Buch habe ich einen extra Punkt, wo ich über Lacan rede oder schreibe, also das Böse bei Lacan. Ich habe gedacht, das ist vielleicht besser so einen ganz bestimmten Punkt zu erwähnen, vor allem da hier mehr oder weniger Lacanianer sind. Wenn jetzt philosophische oder philosophiegeschichtliche Kenntnisse oder theologische Kenntnisse nicht ausreichend vorhanden sind, dann sollte das eine Herausforderung zu vertiefen in diese Richtung oder etwas zu hören, was man bisher nicht gehört hat. Jedenfalls, das soll nicht abschrecken. Ja? Also, eines muss ich sagen, das Böse bei Lacan ist zentriert in dem Seminar 7 über die Ethik, die auch auf Deutsch übersetzt, seit langem übersetzt ist. Also es ist praktisch, ich habe versucht, das mein Bestes daraus zu machen. Ich bin nicht sicher, ob es geschafft habe, aber auf jeden Fall, ich habe es versucht. So. Das Böse bei Lacan. Und das sind 5 Punkte, 5 Abschnitte. Der erste Abschnitt heißt das Reale im Sinne von Lacan. Jenseits des Lustprinzips, der nächste, mit großem N, die 10 Gebote. So. Lacan hebt zuerst in der Ethik der Psychoanalyse, also in diesem Seminar, die Tatsache hervor, dass für Plato die unordnete Seele analog zu der in der Stadt zu verstehen ist und dass Aristoteles die physische Lust mit dem moralisch Guten identifiziert. Moralisch Guten, das ist gleichzeitig auch das zivile Glück der Polis, der Demokratie. Damit hat Aristoteles eine lange humanistische philosophische Tradition initiiert. Aber Freuds Beitrag bedeutet für Lacan einen Bruch und eine Umkehrung der Perspektive der philosophischen Ethik. Und die philosophische Ethik ist eben die aristotelische und als Fortsetzung die stoische, weil sie sehr wichtig ist, die stoische. Das Freudsche, also für Lacan mein Folgendes, das Freudsche Realitätsprinzip, dem die antiken ethischen Prinzipien entsprechen, ist etwas, das dem Lustprinzip polar entgegengesetzt ist. Denn das Fundamentalgesetz der Kultur, das die Psychoanalyse parallel zu der Ethnologie entdeckte, ist das Inzestverbot. Es gibt einen Unterschied zu Freud, weil Freud eben dazu steht, bei Freud ist es kein Widerspruch zwischen Realitätsprinzip und Lustprinzip, aber Lacan polarisiert das Ganze und führt eine neue Dialektik zwischen diesen zwei Prinzipien ein. So. Dann im Seminar 7 untersucht Lacan jedoch zunächst eine Reihe von Figuren des ethischen Gesetzes im Lauf der Kulturgeschichte und er versucht quasi eine Phänomenologie des Gesetzes zu entfalten, aber auch eine Reihe von Übertretungsfiguren des Gesetzes zu berücksichtigen. Es sind eigentlich vier Grundfiguren. Die 10 Gebote und das Gebot der Nächstenliebe bekommen hier, ebenso wie das ungeschriebene Gesetz der Antigone von Sophokles und der kategorische Imperativ Kants, eine zentrale Bedeutung. Also die ganze Diskussion ist zentriert um diese vier Grundbegriffe. Aber er behauptet, gegen eine idealistische Auffassung der Ethik, als solche kann man durchaus die stoische Auffassung der Ethik bezeichnen, dass das ethische Gesetz an das Reale als solches orientiert ist. Das ist ein großes Fragezeichen, was heißt dieser Ausdruck? In diesem Sinne stellt er bei Lacan neben den Signifikanten das ausgeschlossene extime Zentrum des verlorenen Genissens, also extime in Anführungszeichen, das ist ein Neologismus von Lacan, intim und äußer, außen, also extim. Das heißt das innere Ausland sozusagen, wenn ihr so wollt. Extim heißt es, weil es, obwohl im innersten, intimsten Kern des Subjekts situiert, dennoch radikal ausgeschlossen dem Subjekt äußerlich bleibt. Ist etwa wie das S bei Freud, etwa, nicht ganz, etwa. So. Was er aber weiter tut, ist eine Umstülpung, eine Inversion des Sinns, des Lust- und des Realitätsprinzips bei Freud. Er bringt alles durcheinander. Diese Prinzipien hatte Freud 1911 noch vor der Einführung des Todestriebes 1920 aufgestellt. Lacan erkannte, dass es wichtig wäre, den Todestrieb in jene beiden Prinzipien zu integrieren, was Freud eben nicht gemacht hat. So interpretierte er im Anschluss an das Fortdarspiel im Jenseits des Lustprinzips von Freud den Todestrieb als ein Prinzip der signifikanten Wiederholung, das heißt, als ein Prinzip, das dem Mechanismus des Sprechens bzw. Sublimierens wesentlich innewohnt. In der Folge integrierte er noch dieses in das Lustprinzip und dadurch wurde dann die Sprache ein lustvolles Distanzhalten gegenüber dem unmöglichen Ding. Ein Ausdruck von Lacan. Lustvolles Distanzhalten gegenüber dem unmöglichen Ding. Statt der Realität, die eine geschichtlich-kulturelle Konstruktion ist, die das Imaginäre, das Symbolische und das Reale in Szene setzen, setzte Lacan das Reale in den Mittelpunkt. Das heißt, es ging jetzt darum, jenseits aller Anpassung an die Realität, jenseits des Lustprinzips, das Reale selbst bzw. das Ding in den Blick zu bekommen und jene Grenze, die das revidierte Lustprinzip bzw. Sprachprinzip, könnte man bei Lacan sagen, aufstellt, zu überschreiten. Das ist das Problematische dabei, dieses Überschreiten der Grenze. Was ist Grenze? Was heißt Überschreiten? Und was heißt auch Ding? Zum Beispiel in diesem Seminar scheint es so, als ob das Real und das Ding das Gleiche, aber identisch wären. Meine Position, das verdanke ich meinem Freund Gironville in Paris, ist eben, sie sind nicht identisch. Das ist schon sehr wichtig. So. Dabei lässt sich bei Lacan ein Oszillieren zwischen den Funktionen des Symbolischen und des Realen beobachten, die daraus entsteht, dass der Todestrieb eben in beiden am Wirken ist. Hier ist eine Begriffsklärung notwendig, da der Begriff des Todestriebes mehrdeutig ist bei Freud auch und oft zu Missverständnissen geführt hat. Dabei ist die Unterscheidung wichtig, ob nämlich, wie Lacan hervorhebt, der Todestrieb dasjenige ist, das im Dienste des Lebens steht, oder ob er es zu zerstören trachtet, der Tod. Wenn er aber im Dienste des Lebens steht, dann stellt es sich heraus, dass es dem menschlichen Leben dienlich und unvermeidlich ist, einige grundsätzliche Einschränkungen einzuführen. Freud nennt diese, das ist das Verbot, auch eine Äußerung des Todestriebes. Wenn er dann noch mit dem Begriff der Sublimierung, der Geistigkeit bzw. des Geistes gleichsetzt, dann würde man Gefahr laufen, in metaphysischer Manier das Leben dem Tode entgegenzusetzen, also eine Art Dualismus. Diese Tendenz besteht bei manchen Ausdrücken von Freud. Das hat schon eine romantische Tradition hinter sich, mit der aber Freud nichts zu tun hat, aber seine Schreibweise, die kann uns dazu verleiten. Der Tod als Negativität, die noch symbolisch vermittelt wird, also nicht rein real bleibt, ist zwar ein Moment des Geistes, aber der Mensch ist immer schon eine Einheit in der Differenz, mit Bindestrichen, Einheit in der Differenz zwischen dem Körper und dem Geist. Dabei bedeutet der Geist nicht nur Spiritualität, sondern auch die Einheit von Sprache bzw. Intellektualität und Willen bzw. Affektivität. Das sind die zwei Pfeiler des sogenannten Geistes. Oder auch anders formuliert, der Triebdualismus kann bei Freud auch als ein gnostischer Dualismus missverstanden werden, ist, und das ist schon passiert. In Wirklichkeit gibt es nur einen Trieb, den Lebenstrieb, der aber immanent mit der Negativität behaftet ist, die dann, wenn sie sich verselbstständigt, die Negativität, als Todestrieb dem Leben gegenüber destruktiv entgegentritt. Dabei bedeutet die Sprachlichkeit die Transzendierung des Animalischen, welche eben als Geistigkeit das spezifisch Menschliche ausmacht, indem aus jedem Menschen einen sprechenden, begehrenden Körper, nach Lacan, das heißt ein Subjekt der Ethik macht. Die Ethik beginnt in dem Moment, in dem das Subjekt die Frage nach jenem Guten stellt, das ist alles immer Lacan hier, dass es unbewusst in den sozialen Strukturen gesucht hatte. Es entdeckt dann, dass das, was sich als Gesetz präsentiert, eng mit der Struktur des Begehrens verbunden ist. In Klammern setze ich jetzt folgende Bemerkung, wobei das erste Begehren, das noch kein richtiges Begehren ist, das inzestuöse Begehren ist, Klammer zu. Es kann kein richtiges Begehren sein, das Begehren setzt schon den Mangel voraus. Aber das inzestuöse Begehren will den Mangel abschaffen, will den Mangel nicht wahrnehmen. Also ist in diesem Sinne noch kein Begehren. Das Subjekt entdeckt ein Gesetz, das, jetzt kommt ein langes Zitat von Lacan, was sein Verhalten so artikuliert, dass das Objekt seines Begehrens für es stets auf Distanz bleibt. Diese Distanz ist keine vollkommene. Es ist eine intime Distanz, die sich Nähe nennt, die sich nicht mit ihm selbst identisch ist, die ihm buchstäblich nahe ist, in dem Sinne, in dem man sagen kann, dass der Nebenmensch, Stichwort bei Lacan, von dem uns Freud spricht, im Grunde der Sache das Subjekt selbst sich sein Nächster ist. Damit will er sagen, dass in uns selbst ist ein Unbekannter, der ist uns am Nächsten, und das kann man durchaus unter dem Begriff der Nächste auch erfassen. Aber trotzdem, der Nächste ist zunächst auch, oder der Nebenmensch, wie Freud sagt, ist zunächst der andere Mensch, auch außer mir. Ne? So. Die aber, wenn Freud und Lacan vor allem sagt, dass der andere ist auch das Unbewusste, aber der andere ist gleichzeitig die innere Äußerlichkeit oder die innere Fremde, dann kann ein Durcheinander passieren, dass man den anderen in mir und den anderen außer mir sozusagen verwechselt. Ne? Darum. Diese Nähe zum unheimlichen Ding ist auch die Extremität, diese Neologismus, die innere Äußerlichkeit des Subjekts. Jetzt kommt wieder ein langes Zitat. Wenn etwas auf dem höchsten Punkt des ethischen Gebots auf so seltsame Weise schließt, indem es sich in der Form des du sollst deine nächste Liebe wie dich selbst artikuliert, dann ist das so, weil es das Subjekt in seinem Verhältnis zu seinem Begehren sich selbst zu seinem Nächsten macht. Das heißt, mein Nächster ist mir selbst mein Begehren. Das, und dieses Begehren, weil es ja seine Wurzeln im Unbewussten sind, ist es unmöglich, ich kann unmöglich dieses Begehren beherrschen. Er beherrscht mich sozusagen. Damit muss ich irgendwie fertig werden. So. Selbstverständlich, das Gesetz kommt immer dabei, aber Lacan zeigt eine Dialektik, das Wort Dialektik ist hier richtig am Platz, zwischen Begehren und Gesetz. Es gibt immer ein, allein für sich können sie nicht bestehen. Also das Gesetz verlangt nach einem Begehren, das Begehren verlangt nach einem Gesetz. Jetzt muss man klären, wessen Gesetz und wessen Begehren das alles ist. So. Das Subjekt schreckt hier, sagt Lacan, vor seiner eigenen Bosheit. Das Wort Böses kommt öfters vor, ist immer hineingeflochten in diesem ganzen Text. Ne? Das Subjekt schreckt hier vor seiner eigenen Bosheit, während das ethische Gesetz sich angesichts des Realen artikuliert, insofern es der Garant des Dings sein kann. Was das ist, Garant, muss man noch sehen in der Folge. Lacan spricht von der Krise der Ethik in der Moderne, in dem Moment, in dem die Kritik der reinen Vernunft von Kant erschien, 1781, also 8 Jahre vor der Französischen Revolution. Aber wichtig ist noch die Kritik der praktischen Vernunft, die 1787, wenn ich mich nicht irre, 87. Das ist für uns, für die Psychoanalyse, viel wichtiger, die Kritik der praktischen Vernunft. So. Aber die desorientierte Wirkung der newtonschen Physik, die sich vom menschlichen, vom göttlichen Ding emanzipierte, zwang Kant zu einer radikalen Revision der Funktion der Vernunft als reiner. Das heißt, die praktische Vernunft kommt sozusagen die Lücke auszufüllen, die die Kritik der reinen Vernunft geöffnet hat, eine gähnende, ein gähnendes schwarzes Loch, was natürlich auch gleichzeitig mit dem Tod Gottes einhergeht. Kant, also als er damals das geschrieben hat, die Kritik aber der praktischen Vernunft jetzt, dann waren sehr viele Aufklärer, die schon die Ethik verabschiedet hatten von Gott und von dem und so weiter und vor allem von dem Begriff des ethischen Gesetzes als etwas, was von uns etwas verlangt sozusagen. Das war die kantische Revolution, im Grunde genommen war eine Revolution in der Revolution, die Aufklärung selbst die Revolution zu der Revolution geführt hat. Die kantische Revolution ist keine Konterrevolution, sondern zeigt die Grenzen dieser Revolution sozusagen, die Grenzen der Revolution der Physik. Kant formulierte dann diese Ethik als ein Quasi-Naturgesetz in der Kritik der praktischen Vernunft, die sich ausdrücklich von jeglichem Bezug auf ein pathologisches Objekt abkoppelt. Der gute Wille, der zu guten Taten bewusst führt, das ist ja das Ideal der Aufklärung. Der gute Wille, der zu guten Taten bewusst führt. Wenn man sowohl den guten Willen als auch die guten Taten, als auch das bewusst in Frage stellt und sagt, was ist das alles, dann ist die Problematik, auf die Kant zu sprechen und Lacan auch. Der gute Wille, der zu guten Taten bewusst führt, kann für Lacan nicht mehr in Betracht gezogen werden. Kein Wohlgefühl kann in die Finalität der moralischen Handlung bzw. Haltung eingehen, die nur als abstrakt universelle Maxime gelten kann, nach der Definition, die Kant für den kategorischen Imperativ gibt. Dieses Gesetz, der kategorische Imperativ, ist dennoch für Lacan nicht anwendbar. Der kategorische Imperativ stellt aber die reinste Form des ethischen Gesetzes dar. Trotzdem, ist zwar nicht anwendbar, ist trotzdem die reinste Form der Formulierung des ethischen Gesetzes. Insofern dieses die Distanz zum Ding, zum Objekt des absoluten Genießens, abstrakt festsetzt. Lacan betrachtet andererseits die 10 Gebote, also so gut, so viel zu Kant. Jetzt Lacan betrachtet an den 10 Gebote als die erste konsequente historische Form dessen, was die Distanz zum Ding aufrechterhält. Sie sind die Bedingung des Sprechens, schreibt Lacan. Und sie haben ein privilegiertes Verhältnis zur Struktur des ethischen Gesetzes. Sie stehen aber faktisch im Widerspruch zum realen Sozialleben, denn die Gesellschaft funktioniert gerade durch die alltäglichen Übertretungen der Gebote vermittels der Partikularinteressen und Rechte. Hier sagt das Böse. Aber die zehn Gebote sind trotzdem innerhalb der Kultur ein wirksames Gesetz, worüber ein bewusstes Wissen möglich ist. Kant spricht eben vom Unbewussten nicht, obwohl das radikal Böse bei ihm durchaus solche Elemente hat. Aber zunächst ist er immer noch total auf das Bewusstsein orientiert. Denn vom Unbewussten kann man erst seit der Romantik reden. Die zehn Gebote haben ein privilegiertes Verhältnis zur abstrakten Struktur des ethischen Gesetzes. Der Fortschritt in der Geistigkeit, das ist ein sehr wichtiger Begriff von Freud, in seinem letzten Buch über Moses, besteht eben in der Elimination der Abhängigkeit von den Bildern des Imaginären und des bloß empirischen Bereichs zugunsten des Verhältnisses zum Symbolischen, das heißt zum Wort. Wenn die Menschen die zehn Gebote ständig übertreten, so geschieht es auch vermittels der Beugung und des sophistischen bzw. utilitaristischen oder der fromm moralischen Anwendung der Gesetze im Plural. Davon ist das Gesetz im Singular zu unterscheiden. Aber wenn Legalität und Legitimität nicht miteinander identisch sind, so ist doch das Gesetz nie von den positiven Gesetzen ganz unabhängig. Aber es ist etwas, das weder auf bloßen Legalismus noch auf bloßen Dezisionismus reduziert werden kann. Das gerechte Gesetz basiert auf der symbolischen Autorität, das heißt, dass das Wort des anderen ist sie nicht auf Herrschaft reduzierbar. Das ist alles eine Andeutung auf Diskussion, die Derrida in seinem berühmten Buch Gesetzeskraft den mystischen Grund der Autorität entfaltet hat und auch auf die Problematik des Unterschiedes zwischen Legalität und Legitimität, so wie sie Max Weber entwickelt hat. So, das war der erste Punkt. Also kurz nur über Kant und die zehn Gebote und so weiter. So, jetzt kommt der zweite Punkt, das ethische Gesetz, die symbolische Kastration, das Begehren. Lacan kombiniert das Lust- und Realitätsprinzip zu einem Prinzip der Distanz gegenüber dem Ding. Das Inzestverbot ist mit dem unbewussten Urbegehren identisch, wenn man so will, wenn man so einen Begriff Urbegehren so einführen möchte, aber unbewusst auf jeden Fall. Wobei die Mutter hier, die Mutter der frühkindlichen Zeit, ist als das Ding, das verlorene Objekt funktioniert, für Freud. Wenn aber die Mutter, die nicht das Ding selbst ist, sondern eine Stellvertretung des Dings, für Lacan das Unmögliche ist, dann ist auch das höchste Gut der Philosophen bzw. der Mystiker durchgestrichen, Francesc Barret, prinzipiell unerreichbar und gleichzeitig verboten. Das sind alles Feststellungen von Lacan. Der Verlust des Dings, das heißt praktisch, ja, Verlust jetzt im Sinne von der Nicht-Verfügbarkeit darüber, bezieht sich noch auf die Uranfänge des Subjekts diesseits des Fallus. Lacan erwähnt jedoch, dass der Name des Vaters, ein wichtiges Wort bei Lacan hierbei, derjenige Hauptsignifikant ist, der die Worte in Distanz zu dem Ding zurückhält. Und der Begriff der symbolischen Kastration, das ist bei Lacan, von Lacan, der zum symbolischen Mangel, zu der sexuellen Differenz einführt, das ist Lacan das identisch, behält seinen zweideutigen Charakter. Ist er durch die Vatermetapher, die den Namen des Vaters im Verhältnis zum Begehren der Mutter setzt und dadurch die ödipale Sexualität des Kindes reguliert, gegeben, oder bedeutet er ein noch früheres Stadium des ursprünglichen Verlustes eines mythischen totalen Genießens, das heißt die Entleerung des Ortes des Dinges vom Genießen. Das heißt, hier muss man die Frage stellen, ob dieser Ausdruck, symbolischer Mangel und symbolische Kastration und so weiter, der ja vom Namen des Vaters garantiert wird, der als Dritte kommt zwischen dem Kind und der Mutter, ob das schon direkt mit der Pansexualität zu tun hat oder ob das ein noch früheres prä-ödipales Stadium ist, des ursprünglichen Verlustes eines mythischen Genisses. Das heißt, dass da am Mord des Dinges, des anderen, eine Entleerung stattfindet. Das heißt, wenn man vom Verlust des ursprünglichen oder totalen Genisses redet, dann ist es identisch, dass da am anderen grundsätzlich eine Leere ist. Das meint Lacan. Es spielt sehr viel den Begriff. Die Lehrer werden sehen, was das auf sich hat. Wichtig ist Folgendes, dass nach meinem Verständnis von Lacan bei sehr vielen Lacanianern eindeutig eine Unterscheidung zu machen ist zwischen dem prädipalen und dem ödipalen Begehren. Das heißt, ursprünglich, das Präödipale hat noch nichts mit der Sexualität und der Rivalität zu tun. Das heißt, es ist noch nicht die Differenz zwischen Mann und Frau. Präödipal ist Differenz, aber durchaus zwischen Vater und Mutter. Aber Vater und Mutter spielen noch nicht die Rolle von Mann und Frau. Versteht ihr? Das ist zwei Ebenen dort ganz wichtig zu unterscheiden. Das ist ein sehr wichtiger Beitrag von Lacan. Bei Freud ist es nicht so klar. Er geht sofort ineinander, er vermischt beides nicht ineinander. Aber das ist für die, auch für die Klinik, meine ich, sehr wichtig. So. Es gibt aber eine Dimension des Gesetzes, die tiefer, eben das will ich ja sagen, die tiefer als das ödipale Gesetz geht, ursprünglicher. Es ist das Gesetz der Konfrontation mit dem Tod, mit dem Mangel an solchen, also mit dem Gebot der symbolischen Kastration. Das natürlich auch mit dem Eintritt der Sprachlaube zusammengeht. Und weil das Ding immer abwesend ist, obwohl sein leerer Platz vorhanden ist, das ist paradox. Lacan sagt, das Ding ist immer abwesend, aber der Platz ist durchaus da. Deswegen kann man auch von Abwesenheit reden. Deswegen ist das, was das Subjekt in seinem Begehren aufrechterhält und es an der Lehre nicht verzweifeln lässt, das Gesetz. Das heißt, das Subjekt könnte durchaus in die Depression fallen und im schlimmsten Fall eben die Psychose, die hat ihre Wurzel immer in der prädipalen Phase zunächst. Und das heißt dann Depression als Form von Psychose, nicht bloß Melancholie oder Trauer, sondern richtige Depression. Das ist das, was Lacan eben sagt, das ist der Punkt Null der Psyche. Das heißt, wenn man da landet, ist man am Ende, ist man sozusagen psychisch tot. Nicht klinisch tot, sondern psychisch tot. Das heißt, das Begehren ist jenseits davon. Das Begehren ist schon, das Begehren verzweifelt nicht, wenn immer wieder mit dem Mangel konfrontiert wird. Warum? Weil es immer hofft. Warum? Weil er immer Phantasmen vor sich gibt. Immer was zu finden, immer eine partielle Befriedigung zu haben. Und das ist schon das, was das ganze Leben in Gang gesetzt hat. So. Also der Todestrieb entsteht aber hier durch das Fehlen des Dings, des Todestriebs. Aber das Begehren ist nicht der Neid. Das Begehren ist nicht der Neid, das ist etwas anderes. Das ist sehr wichtig, weil der Neid hat mit der Identifizierung zu tun und so weiter. Das Begehren aber muss man definieren bei Lacan, noch unabhängig von der Identifizierung, ist das Primäre, und wo der Neid dann kommt, gleich danach hinterher. So. Ist dann im Grunde genommen eine pervertierte Form des Begehrens, der Neid, wenn man so will. Denn das wahre Begehren liegt jenseits des ödipalen Konflikts und des Hasses. Hass und Neid sind sehr nah. Und eine Ordnung der Wahrheit muss zuerst da sein. Das ist Lacan, der immer wieder, wenn von Wahrheit redet, meint er eben den Sinn, der entsteht im Rahmen der Sprache und so weiter. Eine Ordnung der Wahrheit muss zuerst da sein, um das Begehren zu stützen. Das heißt, das Symbolische ist nicht aus dem Realen, das ist der Trieb, oder dem Imaginären, das ist der Neid, ableitbar. Das Symbolische und die Ordnung der Wahrheit, wie Lacan sagt, ist etwas Selbstständiges, nicht unabhängig, aber selbstständig. So. Gut, das symbolische Gesetz verbietet ursprünglich kein Objekt, sondern es gebietet zu begehren. Wie Lacan sagt, du sollst begehren. Insofern die Mutter schon ein unmögliches Objekt ist. In diesem Sinne verhüllt die ödipale Rivalität die Abwesenheit des Dings. Sie verhüllt das richtig. Ne? So. Dabei ist die Rolle des Phantasmas die, das Begehren zu unterstützen, ohne es aufrechtzuerhalten, denn es ist nicht sein Ziel. Was heißt unterstützen? Wenn die symbolische Kastration, die Annahme des Mangels, nicht konsequent stattfindet, wenn die symbolische Kastration, das heißt die Annahme des Mangels, dass ich mit einem Tag finde, es gibt den Mangel, wenn sie nicht konsequent stattfindet, dann reduziert sich das Begehren auf den Trieb. Das ist die Lieblosigkeit des neurotischen bzw. perversen Begehrens. Da hat man schon sozusagen den ersten Stolperstein hinter sich, das ist bei der Psychose stehen zu bleiben und kein Begehren zu haben. Oder aber dann der nächste Stolperstein ist natürlich mit Neurose oder Perversion zu kämpfen. Das Begehren hat meistens diese Elemente da. Aber man lebt damit, man kann leidlich leben damit. Aber das kann man durchaus als Lieblosigkeit bezeichnen, dass sich dann auch in der Deformation des Gesetzes widerspiegelt. Im Fall im ersten Fall, nämlich der Neurose, reduziert sich das Begehren auf den Anspruch. Im zweiten Fall auf das bloße Genießen, auf den Trieb. Aber immer verhüllt das Phantasma die unmittelbare Begegnung des Subjekts in dem Ding, die sonst eine lähmende Angst erzeugen würde. So ist die Dialektik des Begehrens des Gesetzes, die ist genau die hier. So. Wenn jedoch das ethische Ziel der Psychoanalyse die Konfrontation des Subjekts mit seinem Begehren und mit dem Tod bedeutet, das ethische Ziel, so ist es jedoch bequemer für das Subjekt, der Last dieser Konfrontation ganz oder teilweise aus dem Weg zu gehen und in die Neurose oder in die Perversion zu flüchten. Also dieser Satz ist absolut wichtig, das ist genau der Punkt, der zeigt, wie Lacan das genau verstanden hat. Ich wiederhole das. Wenn das ethische Ziel der Psychoanalyse die Konfrontation des Subjekts mit Begehren mit dem Tod bedeutet, das heißt mit dem Mangel auch, so ist es jedoch bequemer für das Subjekt, der Last dieser Konfrontation ganz oder teilweise aus dem Weg zu gehen und die Neurose und Depression zu flüchten. Das heißt, Neurose und Depression sind nur leichte Lösungen, man will diese Konfrontation aus dem Weg gehen oder so. Wenn man das so will, das ist eine Feigheit, so. Konstitutive Feigheit, die jeder Mensch in sich hat, dieses Element, dem widerspricht auch eine entgegengesetzte Tendenz, die auch drinnen ist, die Menschen, nämlich der Mut. Der Mut, Risiken auf sich zu nehmen, auch, und das Hauptrisiko ist die Konfrontation mit seinem Begehren, mit dem Begehren des anderen, das geht Hand in Hand, und mit dem Tod. Wenn man da feige ist, dann flüchtet man sich immer in Illusionen und so weiter, und Perversionen und so. Es ist bequemer, sich dem Verbot zu beugen, anstatt die symbolische Kastration immer wieder zu erleiden. Hier liegt die Ursache für die praktische, empirische und theoretische Verwechslung des symbolischen Gesetzes mit dem Übrig. Das wahre Begehren und die wahre Pflicht besteht darin, gegen das Übrig und seine Verbote bzw. Gebote vorzugehen, denn das Gesetz der symbolischen Kastration ist in das Wort eingeschrieben. Schon allein, dass man spricht, akzeptiert man den Mangel. Schon allein, dass man spricht, baut man es die Distanz zu den Sachen und mit der Wahl. Schon allein das ist eine symbolische Kastration. So. Vor allem aber, diese verschiedenen Formen des Begehrens, das Urbegehren, das sozusagen gleich sich da unbedingt da sein muss, damit man überhaupt mit der Psychose bleibt, oder die defiziente Form des Begehrens, Perversion und Neurose, oder dann schließlich das sublimierte Begehren, als der mögliche Ausweg, partiell wenigstens, das sind drei verschiedene Formen von Begehren. Also diese Formen koexistieren, es gibt kein reines Begehren, es ist immer vermischt, es ist immer sozusagen teilweise defizient sozusagen. So. Freud bleibt hier ein Empirist, denn er findet für das Übrig einen äußeren Ursprung. Das ist nämlich das Verbot durch eine äußere Instanz, die im Mythos wiedergegeben wird und die später verinnerlicht wird. Demgegenüber verwirft Lacan im Seminar 7, Pädiatik, die Identifizierung zwischen dem Verbot und dem kategorischen Imperativ. Trotzdem aber, da schwankt er und in einem Text, der ist zumindest, paar Jahre später entstanden, Kant und Sand, da vertritt Lacan die entgegengesetzte Meinung, aber das soll uns nicht hier irre machen. So. Freud bleibt mit seinem Empirismus ein Realist, der noch Zuflucht zum Urvater-Mythos, der den toten Vater imaginarisiert und idealisiert, nehmen muss, um den Ursprung und die Genealogie der Moral und damit auch des Bösen zu erklären. Aber Lacan, der die Bedeutung der Sprachstruktur, der inneren Äußerlichkeit, der Sprache, des Dings erkannt hat, will den Empirismus überwinden und so bekommt für ihn der Urvatermord den Stellenwert des universellen Phantasmas des Zwangsneurotikers. Lacan schreibt jedoch im Seminar 7, in die Gefahr des existenzialistischen Idealismus zu geraten, wenn er den toten Vater zwar zu entidealisieren versucht, aber um ihn als einen reinen Signifikanten, als den symbolischen Vater zu etablieren. Also der symbolische Vater ist kein lebendiger Vater, sondern es ist ein Symbol oder eine Idee, wenn man so will. Und das ist schon Idealismus, idealistisch sozusagen. Diese Gefahr, der drin lag auch nicht ganz. Im Seminar 7 klingen noch existenzialistische Gedanken mit, die er 4 Jahre später im Seminar 11 verneinen wird, Lacan. Es gibt kein reines Begehren in der Psychoanalyse und im Leben. Es ist immer partiell phallisch. Was heißt phallisch? Sexuell oder machtorientiert. Oder, das heißt und, sexuell und oder machtorientiert. Ist immer dabei. So. Damit kann auch das Begehren nie mit dem Gesetz identisch sein. So, gut, das war der zweite Punkt, ungefähr Einführung in die Dialektik von Gesetz und Begehren. Dritter Punkt, das Übericht gegen das Gesetz. Das ist sehr wichtig, weil bei Freud ist das unklar. Bei Lacan eigentlich macht eine deutliche Trennung, aber manchmal fällt das hinter sich selbst zurück. Das ist immer so bei großen Denkern, die erobern ein neues Gebiet, einen neuen Begriff und dann haben sie, hinterher können sie noch Rückfälle haben und dann schwanken und so weiter. So. Lacan bringt im Zusammenhang den Begriff des Dings, den Tod Gottes, immer in Anführungszeichen, und ich sage ganz explizit, ich beziehe mich bewusst nicht auf 2 große Schriftsteller, die damit zu tun haben, Nietzsche und Schopenhauer. Beide habe ich explizit nicht in diesen Text reingenommen. So. Für Lacan steht der Tod Christi hinter dem Mord an Moses und am Urvater bei Freud. So verschob er, Lacan, die Problematik Freuds, indem er sie weiterführte und die subjektive Seite der bisherigen Analyse stärker hervorheben wollte, nämlich die Rolle des Subjekts. Dabei griff Lacan auf einen in der philosophischen Diskussion oft gängigen Topos zurück, um ihm dann einen anderen Sinn zu geben. Der Topos ist der Tod Gottes, in Anführungszeichen. So. Davon spricht schon zuerst Hegel und dann in der Weltgeschichte und dann aber auch gleichzeitig oder nach Hegel der Jean-Paul Richter auch. Ne? Das sind in der Romantik praktisch kommt das vor. Ich darf nur vorwegnehmen, diese ganze Problem des Todes hat unmittelbar zu tun mit der mystischen Tradition. Der Tod Gottes der Tod Gottes hat auch unmittelbar mit mystischen Erlebnissen zu tun. So. Hatte Freud mit seinen 3 Vaterversionen die Figur Gottes aus der Vaterfunktion materialistisch abzuleiten versucht, so hatte er bei Moses, also das letzte Buch von ihm, schon vermieden, Gott aus dem Urvatermord direkt abzuleiten. Das ist sehr interessant, da macht er das nicht mehr. Dagegen macht er den Ödipus und die Ballen Vater eindeutig aus dem Urvatermord ableiten. Lacan stimmte Freuds Vorgehensweise um. Bei der Rede vom Tod Gottes sollte umgekehrt die Subjektivität vom Begriff Gottes abgeleitet werden. Das heißt, der Begriff vom menschlichen Subjekt, den kann man eben von der Rede vom Tod Gottes ableiten und nicht umgekehrt. Für Lacan hat die Idee Gottes ihren Ursprung zunächst im toten Vater und die Umsprünge der Moral hängen mit beiden zusammen. Es fragt sich nur, was ist für Lacan der tote Vater? Der tote Vater ist für ihn eben eher ein Symbol als eine materielle Tat, wie Freud meinte. Lacan verbindet im Seminar 7 den Todestrieb mit der Sublimierung und dem Bösen. Das Incestuöse, Klammer, Genießen des Dings ist das Böse. Das könnte als eine Definition des Bösen bei Lacan heißen. Niemand kennt das Gute, nur der Vater. Das ist jetzt eine Andeutung an die Bibel. Und so gibt es kein erreichbares höchstes Gut. Das Sublimieren ist das Begehren, das um die Leere des Dings herumkreist und entsprechend der Schöpfung der Welt aus dem Nichts heraus. Das entspricht dem. Da durch jene Lehre auch der Todestrieb entspringt, entsteht daraus auch das Böse. Darüber kann man viel reden und kommentieren. So. Lacan hat die problematischen Stellen in Freuds Analysen durch eine doppelte Verschiebung herausgestellt. Durch die Unterstreichung der Bedeutung des Namens Gottes und die eindeutig positive Figur Christi. Dieser Name gründet in einer unendlichen Rückzugsbewegung das Subjekt, dieser Name, das heißt Gott als ein Name, als eines, der nie mit irgendeinem Namen jemals ganz identisch sein könnte, einen Namen, der immer schon verdrängt ist, Das ist eine Andeutung auf die Bedeutung des Namens und des Bildes im Alten Testament, das auch das Christentum übernommen hat. Obwohl in dem Barock, dann sieht man Gott Vater auch selbst abgebildet an alten Mann und so. Das ist, eigentlich ist das nicht, müsste nicht erlaubt sein, streng genommen. Also. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass Gott ist derjenige, der keinen Namen hat. Das wisst ihr ja im Judentum. Es gibt nur behelfsweise diese vier Buchstaben. Das heißt IHWH. Ne? Man weiß nicht, was das bedeutet und wie das ausgesprochen wird. Und auch kein Gesicht, kein Bild. Das heißt, das gilt eben nicht nur, Bilder sind nicht erlaubt, sondern der Name selber, den soll man nicht kennen und den darf man nicht aussprechen. Das ist beides sehr wichtig. In der Version der Psychoanalyse bei Freud könnte man sagen, dass die ursprüngliche Verdrängung, eigentlich die ursprüngliche Verdrängung des Namens des Vaters ist. Die ursprüngliche Verdrängung ist die Verdrängung des Namens des Vaters, selber unfassbar ist und den kann man nicht festnageln sozusagen. Gut. Aber das beleuchtet auch ein sehr besonders enges Verhältnis der Freud'schen Psychoanalyse mit der monotheistischen Religion. Das haben schon zumindest die Antisemiten entdeckt. Das haben sie auch als Macke sozusagen versucht zu verkaufen. Gut. Wenn der ursprüngliche Name des Vaters als der Ausnahmesignifikant definiert wird, der alle anderen Namen zusammenhält, das ist in der jüdischen Mystik der Aleph, das ist der erste Buchstabe, gleich der Name des Gottes, der erste Buchstabe im Namen Gottes, Aleph, das ist der erste Buchstabe, der alle anderen Buchstaben enthält sozusagen, oder aus sich entlässt. Ne? So, das ist eine reine Mystik. Also, wenn der ursprüngliche Name des Vaters als der Ausnahmesignifikant definiert wird, der alle anderen Namen zusammenhält, aber selbst abwesend ist, so bezeichnet Lacan den Namen Gott als Gott, der nicht existiert. Gott, der nicht existiert. Weil die Existenz etwas, was Handfestes in Erscheinung tritt. Das ist ein schönes Buch da von ihm, die Erscheinungsformen. Er erscheint, aber dass Gott an sich sozusagen nicht existiert, bedeutet nicht, dass er nicht existiert für uns, sondern dass er nicht existiert, so wie wir uns jede Existenz uns vorstellen sozusagen. Gott ist der sich aus der Welt frei zurückgezogen hat, zugunsten des Menschen. Und nur als solcher konnte er Prinzip der Sublimierung und Bedingung dafür sein, dass die Liebe zum Vater eine fundierende Rolle bei der Normalisierung des Begehrens spielen konnte. Das ist alles im Seminar von Lacan auch nachzulesen. Die Psychoanalyse hat dann durch den Mythos des Urvatermords, was jetzt kommt, das sind meine Kommentare. Die Psychoanalyse hat dann durch den Mythos des Urvatermords den Mythos der Erbsünde erklärt. Aber nicht das Nicht-Existent wegrationalisiert, wie die ganzen Aufklärer versuchen, den Freud zu rationalisieren. Im Gegenteil. Lacan spricht hier vom Paradox des Über-Ich, dass eine Folge des Todes Gottes jetzt immer als Ausdruck in Anführungszeichen, das Paradox des Über-Ich, und dessen Bedingung liegt darin, dass das absolute Genießen etwas Böses sei. Also für Lacan ist das Böse erstmal der Versuch sozusagen an das Ding, das totale Genießen sozusagen ranzukommen und beziehungsweise das absolute Genießen sozusagen zu beherrschen zu wollen sozusagen, das ist das Böse. Im Übrigen in der Mystik für die monotheistischen Religionen ist es absolut nicht nur unmöglich, sondern auch verboten, sozusagen den Wunsch zu haben, eins mit Gott zu werden. Man kann zwar eins werden in Liebe, Liebe ist etwas, was der Mensch durchaus begreift, versucht zu begreifen, was es ist. Ganz kann man nicht begreifen. Aber man kann Gott lieben, man kann so lange nicht, dass man Gott selbst geworden ist. Das ist der Punkt. Und das ist genau dann, der Tod Gottes ist das, was irgendwo eine Grenze ist und die erfährt der Mensch dann als eine totale Leere. Ne? So. Das ist der große Meister da, der deutsche Mystiker, Eckhart genau, und die Paula und so weiter. Nicht? Das ist genau da drinnen nachzulesen. So, das gilt für alle drei modernen Religionen. Man soll Gott lieben und so weiter, aber man soll nicht sozusagen jemals wollen, eins mit ihm zu werden. Aber wenn für Freud Christus den Tod des Urvaters attestiert, so kehrt es Lacan um, indem er betont, dass Christus die einzige Wirklichkeit des Todes des Urvaters ist. Das heißt, es gab einen einzigen Urvatermord und der war nicht mal vom Vater, sondern vom Sohn. Das ist Lacan sein, gegenüber Freud sozusagen. So. Demgegenüber schreibt Lacan also, dabei können wir uns darauf stützen. Jetzt, es geht darum, das Paradox des Über-Ich zu erklären. Sie wissen, ihr wisst, was das ist, im Unbekannten der Kultur steht das drin. Dabei können wir uns darauf stützen, dass an jedes Mal, wenn Freud wie schauernd vor der Konsequenz des Gebots der Nächstenliebe einhält, also Freud ist ganz phänomenal, er sagt, weder ist es möglich, Nächstenliebe noch soll man sie bezwecken. Nicht? So, es ist tragisch, was er da sagt, weil er sofort hinterher sagt, warum, weil jeder Nächste eigentlich will mir nur übel tun. Nicht? Und da das Beispiel, was er bringt oder im Kopf hat, ist der Antisemitismus, die Verfolgung der Juden im Leben sozusagen. Das ist der Nächste für die Juden, der Antisemit sozusagen. Ne? So, also grob jetzt sozusagen. Also, Freud, die Schauen vor der Konsequenz des Gebots der Nächstenliebe enthält, jene tiefe Bösartigkeit auftaucht, welche in diesem Nächsten wohnt. Und weil ja dieser Nächste ja auch nicht in mir ist, dieser Nächste auch in mir erst. Dann aber wohnt sie auch in mir selbst. Und was ist mir näher als dieses Innerste in mir, die das Innerste meines Gewissens ist, dem ich mich nicht zu nähern wage, so wie ich mich ihm, so wie ich mich ihm nähere, das ist der Sinn des Geheimnisses der Kultur, sagt Lacan, sagt sie da, erscheint jene unergründliche Aggressivität, vor der ich zurückweiche, die ich gegen mich wende und die dann an der Stelle des ohnmächtig gewordenen Gesetzes eben ihr Gewicht an das abtritt, was mich hindert, eine bestimmte Grenze an der Schranke des Dings zu überschreiten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist zu viel wie immer bei Lacan, das ist dann genau der Punkt, wo dann das Über-Ich entspringt. Das heißt, das Über-Ich ist der Feind des Gesetzes. Das Gesetz ist eben jenseits davon. Und wenn das Gesetz ohnmächtig wird, dann springt dann diese an der Stelle dieses Ohnmacht, diese Ohnmacht bei Menschen das Über-Ich. Also nicht, dass Gott selbst das Über-Ich wird, sondern der Mensch kann es nicht anders machen oder anders begreifen und anders anwenden, als Gott zu glauben, er sei ein Tyrann und so weiter. Das heißt, hier alle Figuren, Gott als Despot, als Monarch, als Tyrann und so weiter, sind alles gut mit Feuerbach jetzt gesagt, Projektionen der Unfähigkeit des Menschen, sich den Gott anders vorzustellen, sozusagen. Das Ganze geht darauf hinaus, dass man sich vielleicht vorstellen kann, ein Begriff von Gott, Begriff ist kein falscher, Gott ist kein Begriff, das ist schon allein ein falsches Wort, ein Bild vielleicht von Gott sich bilden kann, nicht ein Bild bilden kann, das jenseits von allen diesen Figuren, menschlich, allzu menschlichen Figuren, dazu Gottes sich abtrennen. Philakon begründet dann den Mythos des Urvatermords, das Paradox der Destabilisierung des Subjekts durch das Über-Ich im Verhältnis des Genießens zum Gesetz. Das heißt, die Formel, die Freud bringt, je weniger ich das Gesetz übertrete, desto mehr fühle ich mich schuldig. Das ist das Paradox. Ne? Je weniger ich das Gesetz übertrete, desto mehr fühle ich mich schuldig. Aber die Übertretung stützt sich gerade auf den Möglichkeiten, die ihr das Gesetz suggeriert, wodurch sie sich ein kaltes, perverses, sich totlaufendes Genießen reproduzieren kann. Hier zitiert Lacan zustimmend Paulus, der als erste diese unheimliche Dialekt des Gesetzes, das so Über-Ich regredieren kann, beschreibt. Paulus ist aber keinesfalls der Zerstörer des Vaters und des Gesetzes, wie manche Leute, die ihn nicht verstanden haben, sagen. Entgegen allen gnostischen Missdeutungen der paulinischen Theologie, Paulus ist derjenige, der gerade die Dialektik zwischen dem Gesetz und der Liebe, beziehungsweise den Dialog zwischen dem Vater und dem Sohn hervorgehoben hat. Jene Dialektik macht den Fortschritt des Christentums gegenüber dem Judentum aus. Das ist das, was Freud in der letzten Seite von seinem Buch über Moses schreibt. Wichtig ist nur hier in Erinnerung zu rufen, dass Paulus genau im Römerbrief, das ist das Herz, das was auch Luther genau unterstreicht, das ist der Punkt, wo er sagt, schon allein das Gesetz sagt, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, dass genau das ist das formuliert, sprachlich, automatisch setzt sich in meinem Kopf der Gedanke, ich könnte es doch probieren. Wohlgemerkt, nicht das Gesetz tut das, sondern ich mache das. Ja? Und sagt eben Paulus ist genial, ja? Das ist die Beschreibung des Neurotikers, des Zwangsneurotiker insbesondere, nicht? Und er sagt, sollen wir das Gesetz abschaffen? Gottes Wille sagt, das Gesetz ist heilig. Aber ich bilde mir das ein. Ne? Und das ist die fantastisch, der genannte Römerbrief. Ne? Habe ich mal in einem Seminar gemacht. Also. Je weniger ich das Gesetz übertrete, desto mehr finde ich mich schuldig. Genau. Also, so. Lacan übersetzt hier das Wort Sünde mit dem Ding. Genauer mit dem Zugriff zum Ding. Nicht das Ding an sich, sondern die Möglichkeit des Zugangs oder die Fantasie davon. Das könnte ich machen, das möchte ich machen und so weiter. Ne? So, die totale Herrschaft über die Welt zum Beispiel, die totale Verfügbarkeit über alles. Das ist genauso eins. Das ist eine Sünde, die größte Sünde zu wollen, alles zu beherrschen und so weiter. Parallel dazu ist die Sünde auch zu eins mit Gott zu werden. Das heißt, selbst göttlich zu werden und so weiter. So. Sich nicht zu begnügen mit der Liebe oder mit dem Verhältnis zu Gott, sondern ohne Verhältnis eins zu werden. Für ihn, also für Lacan, radikalisiert der Tod Gottes das Verbot des absoluten Genießens, das auch die Folgen des Urvatermordes beschreibt. So schreibt er auch, Lacan, dass wenn Gott tot ist, dann ist nichts mehr möglich. Das ist eine Erwiderung an Dostojewski, der Spissum. Denn das tyrannische Übericht hat sich meiner bemächtigt. Das heißt mit anderen Worten, der absolute Mangel des Gesetzes ist genauso tyrannisch wie das absolut tyrannische Übericht. Das heißt die absolute Anarchie, wovon die Anarchisten träumen, sie wissen nicht, wovon sie träumen sozusagen. Das tyrannische Übericht hat genau die zwei Formen, entweder totale Anarchie oder totale Kontrolle von allen. Ne? Und beides ist eben Gott nicht sozusagen. So beschreibt er auch, das wird ja gut. Warum ist das maßlose oder lieblose Genießen das Böse? Weil in ihm der Todestrieb, jetzt heißt es Lustprinzip, dadurch entfesselt wird, dass das Gesetz umkippt, zur Stütze des Genießens. Das Gesetz wird total instrumentalisiert zum Genießen. Das heißt, die richtige Formel bei Lacan heißt, du sollst begehren, nicht du sollst genießen. Du sollst genießen, ist die Formel für die Perversion. Das ist sehr schon eine kleine Verschiebung. Du sollst genießen, ja, aber das Genießen geht immer, das Genießen erkennt den Mangel an, wiederholt sich, lebt auch mit immer eine Möglichkeit in der Zukunft irgendwas zu tun, was man noch nicht gefunden hat und so weiter, aber nie das Ganze suchen, nicht das absolute Ganze und so weiter. Ne? Diese Dialektik des Überlegs hat aber Kant ignoriert. Obwohl gerade die konsequente Betonung des kategorischen Imperativs diese unheimliche Dynamik des Überlegs reproduziert. So. Das traditionelle vorkantische Sinn des ethischen Gesetzes hat sich dabei radikal geändert. Denn die philosophische humanistische Ethik, dazu muss man unbedingt die stoische Ethik, und die stoische ist die wichtigste Ethik, die überhaupt Konkurrenz auch zum Christentum der Antike gemacht hat, und dann in der Neuzeit, die ganzen Humanisten der Renaissance waren Stoiker, und auch Kant selbst ist ein moderner Stoiker, wenn man so will. Insofern will ich sagen, was heißt humanistisch, was heißt philosophische Ethik und so weiter, ist eigentlich das. Aber der Kant des kategorischen Imperativs ist nicht mehr humanistisch in diesem Sinne sozusagen. Genau das, ne? Ist an der Grenze. Denn die philosophisch-humanistische Ethik glaubt seit der Antike und glaubt noch daran, dass die Lust ein Gutes ist und zum ethischen Gesetz führt. Sie übersieht aber die radikale Unterscheidung zwischen Lust und Genießen. Die hat Lacan gemacht. Also Französisch, Jouissance und Plaisir. Das ist im Deutschen nicht so klar. Lust, aber Lust erleben oder genießen, das ist durchaus die gängige Übersetzung von Jouissance jetzt ins Deutsche geworden. Lust und Genießen, auf die Lacan explizit hinweist, weil im Herzen des Genießens jenseits der Lust noch der Todestrieb lauert, wird jede Lust in ihr Gegenteil in Angst, Schmerz und Selbstzerstörung verkehrt. Damit wird auch das Begehren getötet und das Gesetz annulliert. So, jetzt möchte ich euch noch einiges ersparen, damit ich euch nicht ermüde, und möchte ich noch zum letzten Punkt kommen. Ich überspringe einen Teil über die nächste Liebe, das Zurückschrecken vor dem eigenen Genießen, den Hass auf Gott und so weiter. Das ist alles bei Lacan schon nachzulesen. Und noch, der fünfte und letzte Punkt ist die Ethik des sublimierten Begehrens, die Aura des Bildes des Anderen. Lacan zeigt bezüglich der Abwesenheit Gottes, ist immer der zentrale Punkt bei ihm, die Abwesenheit Gottes. Also er hat statt Tod Gottes, spricht von Abwesenheit Gottes. Das ist schon viel, viel verständlicher, macht eine Brücke auch zu der theologischen Diskussion, weil auch die Theologen haben immer schon, die fortgeschrittenen Theologen, aufgeklärt, das haben immer schon von Abwesenheit Gottes gesprochen, aber die wollten nur das genau interpretieren. Was heißt das eigentlich, Abwesenheit Gottes? Ne? So, Lacan zeigt bezüglich der Abwesenheit Gottes, dass in der Kunst das Bild des gekreuzigten anderen, nämlich Christus, ein zweifaches Verhältnis zu Leere hat. Es ist ein Schein, der die Leere verhüllt, also diese Leere, diese Abwesenheit, und gleichzeitig aufrechterhält. Weil wenn man sagt, ich verhülle etwas, ich setze schon voraus, dass ich etwas verhülle. Nicht? Insofern also gleichzeitig komme ich auf den Gedanken, die Leere indirekt zu bestätigen, indem ich sie verhülle. Nicht? Also, es ist ein Schein, der die Leere verhüllt und gleichzeitig aufrechterhält. Und wenn das Subjekt im Bild nichts als Schein vor der Leere des Dings erblickt, dann und nur dann entkommt es dem Fetischismus des schönen Bildes, der darin besteht, mehr als Schein in ihm erblicken zu wollen. Mit anderen Worten, dass die ganze Debatte um die Bilderfeindlichkeit und die Bilderzerstörung im Mittelalter, im byzantinischen Mittelalter, und auch die feindschaftlichen Bilder im Islam, auch und im Judentum, weil es besteht die Angst, dass sich das Bild verdingliche, das heißt mehr als Schein ist. Aber wenn ich sage, nur, also in der katholischen Kirche heißt ein Bild ist eben nicht der Gott selbst oder so, sondern es weist darauf hin, aber es ist ein Zeichen sozusagen, ein Zeichen. Die Zeichentheorie ist sehr wichtig, also von Augustinus erstmal angefangen, Zeichentheorie. Ist ein Zeichen und als Zeichen ist natürlich nicht der Gebilde selber, ist nur ein Zeichen. Und dann, das muss mir genügen. Wenn ich aber mehr suche in diesen Zeichen, dann werde ich ein Heide, dann werde ich dann wieder ein Anbeter des Bildes. Ne? Das war die große Debatte. Es geht aber hier nicht mehr um die Leere, den Mangel, auf das der frühe Lacan hinweist. Hier wird Lacan noch etwas mehr sagen. Es geht vielmehr um das Ding, das reale Zentrum des Anderen, das dem Symbolischen und dem Imaginären entrückt bleibt. Hier kommt wieder das Problem, ob bei Lacan, das ist nicht klar, ob das Reale das Ding das Reale ist oder ob das Ding nicht nur das Reale ist. Also ich neige dazu, dass das Ding nicht nur das Reale ist, aber das werde ich nachher erläutern. In diesem Sinne geht es hier um die Leere im Menschen, insofern er Abbild Gottes ist, denn er ist das Abbild dessen, der kein Bild hat. Also ich bin ein Abbild dessen, der kein Bild hat. Ne? Aber man vergisst das. Am Schluss möchte ich, dass Gott selbst ein Bild hat. Warum? Weil es mir eine Sicherheit gibt. Wenn Gott abgebildet ist sozusagen, dann mache ich, im Grunde genommen bin ich, wie man bekommt, naturwüchsig Heide, naturwüchsig Polytheist, naturwüchsig Fetischistenanwender, naturwüchsig. Monotheismus bedeutet eine Revolution, dann eine Fragestellung, nur eben mit dem Mangel und der Leere zu operieren. Lacan hatte vorher betont, dass allein, das ist ein sehr wichtiger Satz bei Lacan, weil der wird oft weggelassen von bestimmten Leuten in seiner Nachfolge, Miller und so weiter. Er hatte betont, dass allein das Christentum seinen vollen Inhalt dieser Wahrheit gibt, die wir den Tod Gottes genannt haben. Ohne das Gesetz abzuschaffen, substituiert es sich im, das Christentum. Indem es, das Christentum, es, das Gesetz, mit derselben Bewegung, mit der es abschafft, wieder aufrichtet. Das heißt, mit anderen Worten, es ist jetzt eine Dialektik von Gesetz und Liebe. Vorhin haben wir die Dialektik von Gesetz und Begehren kennengelernt. Das ist das, was die Psychoanalyse uns beigebracht hat. Lacan in diesem Seminar und im Seminar 20 über die Liebe, Seminar 20 encore, und die letzten Seminare, das sind nur noch drei oder vier bis zu seinem Tod, da spricht er nur noch von der Liebe, in Sublimierung christlicher Liebe und so weiter. Und das ist genau, sagt, das ist der Tod Gottes, sagt er eigentlich. Das sollte wir eigentlich eher, Lacan gibt diesen Sinn der Tod Gottes. Was heißt das? Ohne das Gesetz abzuschaffen, substituiert es sich ihm, das Gesetz, indem es mit derselben Bewegung, mit der es abschafft, wieder aufrichtet. Das ist die Dialektik von Gesetz und Liebe, genauso wie Sie bei Luther lesen können. Genau, Luther hat das genau definiert und sein Vorwurf den Katholiken gegenüber ist, dass sie praktisch Halbfetischisten sind. Dass sie praktisch diese Dialektik von Gesetz und Liebe verdeckt haben, obwohl sie sie wissen müssten, aber die ganz verdeckt durch sehr viele, erstens durch Institutionen und dann durch die ganzen Bilder und so weiter und so fort und den heiligen Kult und so. Er betont noch, Lacan, der Widerstand vor dem Liebesgebot und der Widerstand, der ausgeübt wird, um dem Menschen seinen Zugang zum Genießen zu verhindern, sind ein und dasselbe Ding. Das heißt, das Übrig ist die Aggression, die entsteht, insofern die Vermittlung des Gesetzes fehlt, insofern die Aggression von anderswo her stammt, von dort, wo Gott selbst fehlt. Das heißt, letzten Endes, die Eklipse Gottes, die wird heißen, was Lacan sagt, dann ist es nichts mehr erlaubt, sozusagen. Wobei das Fehlen Gottes jetzt, das Fehlen Gottes, nicht mit dem Tod Gottes identisch ist. Das Fehlen Gottes ist ein Begriff aus der mystischen Tradition oder Abwesenheit. Ne? Auch in der jüdischen Mystik, in der islamischen Mystik und der christlichen Mystik findet man das wieder. Lacan endet schließlich hier mit einer zweideutigen Aussage, das ist das Ende seines Seminars, sagt, in jene Lehre Gottes, in der er den Mensch entlässt, liegt vielleicht die Fülle des Menschen. Das ist zunächst für Lacan der Atheismus der Psychoanalyse. Jetzt heißt es von Bilderanbetung. In diesem Sinne trifft sich die Psychoanalyse mit dem Urbotschaft des Monotheismus. Es gibt keinen Garanten des Gesetzes, da es den Mangel an Gott selbst gibt. Mangel in Gott, Entschuldigung. Aber die Fülle in der Lehre ist etwas Zweideutiges. Was ist die Fülle in der Lehre? Sie kann entweder das Abbild Gottes, das heißt die Allonomie des Menschen, oder aber seine Selbstbemächtigung, das heißt die Autonomie des Nihilismus bedeutet. Das heißt in anderen Worten, alles was ich erzählt habe, ist, dahinter steckt die philosophische Dialektik zwischen Heteronomie und Allonomie. Die Psychoanalyse ist eine Form von Heteronomie, deswegen mögen sie nicht Philosophen, weil diese Philosophen haben eine idealistische Vorstellung von Autonomie. Autonomie absolut und so weiter und so fort. Und das ist falsch, weil wenn man Hegel richtig versteht, wenn ich Hegel richtig verstehe, es gibt keine Autonomie des Menschen im Sinne einer absoluten Freiheit. Die ist immer beschränkt, wie auch immer, aber diese Beschränkung ist eine gute Beschränkung, weil ohne diese Beschränkung, die zerfließt, die Autonomie. Die gibt totale Anarchie, Chaos und so weiter. Das ist ein Wort, das ich aus dem Griechischen übernommen habe, Allonomie, um sozusagen eine gute Heteronomie zu bezeichnen. Also Heteronomie normalerweise bedeutet immer etwas Negatives in unseren Assoziationen. Und auf Griechisch ist der Unterschied der, dass Heteros ist, der sozusagen ist auch der Gegner, der Konkurrent, der Feind oder so, der Heteros. Ne? Dagegen Allos ist genau der andere Balakon, Alter auf Latein, Alter. Und das ist Allos, ist genau das, was mich sozusagen mich zusammen, ich existiere, weil auch der andere gleichzeitig existiert. Ich kann nicht ohne ihn existieren. In diesem Sinne denkbar eine Form Verhältnisses von Gott zu Mensch, der nicht jenseits dieser Konkurrenz zwischen Gott und Mensch, wie sie sich Nietzsche vorstellt, wie könnte ich es aushalten, wenn es Gott gibt? Das sagt mich interessiert nicht, wenn er gibt. Die Frage ist, wie könnte ich es aushalten? Das ist eine extreme Form, sozusagen ad absurdum geführt, angeborene Tendenz, Gott zu hassen, wie Lacan sagt, Gott zu hassen als angeborene Tendenz. Das ist, warum man den anderen hasst, generell, und Gott ganz am Schluss noch dazu, oder zuerst. Die Selbstbemächtigung ist die Autonomie, die absolute Autonomie, die wir kennen, Selbstbemächtigung, Selbstermächtigung, das ist dann eben der Traum von der totalen Herrschaft, egal was man beherrscht. Sich selbst, sein Körper, sein Geist, die Welt und die Gesellschaft und alles. Die Lehre Gottes aber widerstreitet, der Lehre Gottes widerstreitet aber die nihilistische Sinnlehre und Kontingenz der Postmoderne, das ist meine Position, indem gerade bei ihr die Menschen dem Ding, das heißt dem unheimlichen Genießen, zu nahe gekommen sind, weil sie sich seiner bemächtigen wollen. Ja? Ja, gut, also dann möchte ich noch nicht mehr viel sagen. Noch ein letzter Punkt. Sublimierung heißt dann, ist das Schlüsselwort, dann, als das am Ende kommt, dass man zusammen mit sublimierten Begehren und Liebe ist etwas Jenseitiges des Begehrens, nicht gegen das Begehren, sondern als eine noch zusätzliche Dimension dazu. Das ist absolut wichtig, weil normalerweise versucht man Liebe gegen das Begehren zu auszuspielen, und es ist typisch bei perversen Diskursen. Es gibt so eine kalte Liebe, das heißt bloß keine Liebe, ne? Das kennt ja das alles, nicht? Das heißt Begehren als reines Genießen nur, das ist perverse Form davon, also laut Lacan, und überhaupt keine Liebe, Liebe auf Störenfrieden, mal Liebe da, oder hat mal einen wunderschönen Spruch von Anarchisten, Athen ist voll mit Anarchistensprüchen, liberal, und ist die ganze anarchische Theorie, man könnte eine Dissertation über diese Sprüche schreiben. Nachher erzähle ich euch eine, aber vor allem darüber kann man lachen, aber jetzt ist eine, die sich erschüttern, sagt, die größte Sünde sei die Treue. Die größte Sünde sei die Treue zusammen. Das heißt, treu, man verbindet mal Treue mit Liebe und so weiter zusammen, nicht? Oder Glaube mit Liebe. Glaube und Treue ist das Gleiche. Anarchistisch heißt absolut frei sein, das heißt niemals treu bleiben, niemals lieben und so weiter. Es muss halt, das ist natürlich eine extreme Form von mit allen Anarchisten. So, es gibt auch idealistische Anarchisten. So. Gut, sublimieren heißt schöpferisch sein, um die Lehre herum etwas Neues, einen neuen Signifikanten erfinden. Un signifiant nouveau heißt bei Lacan. Das ist das Stichwort zu seinen letzten Seminaren. Das heißt, was ist ein neues Signifikant? Es ist nicht bloß ein Wort, das ist ein Werk, das ist eine Handlung, das ist eine irgendwas machen. Nicht? Ein neues Signifikanten erfinden. Das heißt jedoch nichts mit der Idealisierung zu tun. Sublimierung und Idealisierung sind verschiedene Sachen. Gleichzeitig heißt es auch, sich verlieben zu können und die Liebe des anderen als solchen, als Subjekt entdecken, jenseits der Lieblosigkeit des alltäglichen, neurotischen, perversen Begehrens und jenseits der identifikatorischen Liebe der Massenpsychologie, die keine Universalität der Liebe kennt. Also, sublimieren ist hier auch die Handlung, mit der das Objekt seine Liebe zur erhabenen Würde des Dings erhebt. Die Form ist von Lacan. Erhabene Würde des Dings erhebt. Sublim, auf Französisch heißt sublim, heißt das Erhabene. Und das Erhabene bei Kant, womit Kant das Göttliche bezeichnet, auch die Würde des Menschen ist das Erhabene bei Kant, sowohl als auch. Die Franzosen kommt es entgegen, weil das Sublime bei Kant heißt sublim bei Frankreich und Lacan dann sagt, das ist Sublimierung, das spielt er mit den Worten sozusagen. Nicht? Also den anderen zur Würde des Dings erhebt. Das ist auch ein Begriff für das Kunstwerk bei Lacan gleichzeitig, aber nicht nur ästhetisch, sondern der Mensch selbst, und das ist die Kritik an denjenigen, die immer Kant reduzieren auf eine abstrakte Definition des ethischen Gesetzes. Es heißt nicht, du sollst das ethische Gesetz anwenden, weil andere es machen müssen und so weiter, sondern den Inhalt vergisst man. Was ist der Inhalt? Du sollst so machen, weil andere müssen es auch machen. Du sollst machen, der Mensch ist ein Selbstzweck und das ist die Würde des Menschen. Das ist der Inhalt des kategorischen Werts, nicht bloß die Wiederholung, dass wir alle quantitativ das machen müssen. Die Würde des Menschen, und ich kann euch versichern, ich habe es immer wieder gesehen bei philosophischen Analysen, dass man dieses Wort Würde, Dignité, französisch, wird unterschlagen. Es bleibt nur ein abstrakter Begriff. Du sollst so machen, als ob alle das machen könnten und so weiter. Nein, es geht um die Würde des Dings. Nur meine Frage, provokatorisch schließe damit ab, ist, dass die postmoderne Philosophie, die hat keinen Begriff für Liebe, Würde, Erhabenheit und so weiter. Warum? Weil sie total nominalistisch ist. Das heißt, die haben alle Essenzen abgeschafft. Wir bleiben nur noch auf Konventionalismus, nur noch auf Beliebigkeit, Relativität, alle Dinge. Und deswegen, wenn man jemanden fragt, was ist die Würde, die kann man nicht definieren. Die muss man entweder akzeptieren, dass es sie gibt, und damit basta. Auch die Erhabenheit, was ist das Erhabene? Nicht? Und deswegen ist es sehr wichtig zu sagen, dass Lacan, indem er so diese verschlungenen Pfade macht, um genau die Abgründe der Ethik oder die Abgründe, über die Ethik sich bewegt, abzutasten und am Schluss endet er mit der Würde, mit der Erhabenheit als das Ziel jeder Sublimierung, das heißt jede Tätigkeit des Menschen, die mehr oder weniger schöpferisch und, würde ich hinzufügen, sozial ist, sozusagen. Ja? So, gut, damit jedenfalls. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag, der viel Schwung reingebracht hat. Ja, gut. Ja, das war wie angekündigt. Vier Fragen, Anmerkungen, ja? Ist ja, jetzt Traum. Also das war natürlich schon eine Parforce-Tour, wo man schon aufpassen muss, dass man nicht vom Pferd fällt. Also ich bin sicher ein paar Mal runtergefallen vom Pferd, aber gleich zum Schluss meine erste Frage, da habe ich was nicht ganz verstanden, weil Sie in einer sehr harschen Kritik mit dem Postmodernen umgehen und Ihnen sozusagen eine Beschäftigung mit der Erhabenheit absprechen, aber gerade Lyotard war ja derjenige, der sich sehr intensiv mit dem Erhabenen und der Erhabenheit auseinandergesetzt hat. Rechnen Sie den, woher von ihm das Ausdruck kommt, rechnen Sie den da jetzt nicht dazu? Oder Entschuldigung, das ist das Erste. Und das Zweite ist, das war ganz am Anfang, da muss ich mich jetzt sehr zusammenreißen, dass ich noch genau das formulieren kann, was mir da auf den Kopf gegangen ist. Aber Sie haben dann eigentlich immer die Perpetuierung oder auch die Wiederholung betont, also im Begehren, nicht nur um sich also dieser Lehre anzunähern. Nicht? Ein Name taucht da bei Ihnen überhaupt nicht auf, das ist Kierkegaard. Das natürlich, da komme ich her. Mit der Wiederholung sehr intensiv beschäftigt. Ja. Da gibt es diese schöne Stelle, wo er sagt, nicht, also das ist das, wo wir in uns eigentlich, also uns selbst immer aufs Spiel setzen, nicht? Wo die Existenz, wo wir existieren, absolut. Oder so zu kommen mit dem. Also, aber diese Fragen nach dem Verhältnis. Ja, ich habe keinen zitiert, natürlich, wenn habe ich überhaupt erwähnt, dass Philosophen denken kann. Natürlich, Lacan hat genau Kierkegaard sehr intensiv studiert, allerdings nach diesem Seminar belehrt. Das ist schon interessant. Ich würde sagen, nach seiner Lektüre, also bis dahin war er noch Hegelianer, sogar Links-Hegelianer, sagen wir so. Bis zu diesem Seminar. Ein paar Jahre später, mit dem Seminar Die Angst, ist kein Zufall, weil das klassische Werk über die Angst, der Begriff Angst ist von Kierkegaard. Und dann hat er ein Seminar begonnen und ich habe dann vor 10 Jahren ihm ein Seminar genau die 3 Grundtexte für mich nacheinander gelesen. Das ist wunderbar. Da habe ich viel gewonnen. Den Text von Freud, den klassischen Text über die Angst. Dann das Seminar von Lacan und das Buch von Kierkegaard, den ich auch zitiere in meinem Buch. Also das voll und ganz, ich bin bei Kierkegaard. Bei Lyotard, ich muss meine Schande erzählen, dass ich diese Problematik von Lyotard nicht kenne, mehr culpa, ich muss das nachlesen, aber ich muss sagen, ich habe mich nie besonders für Lyotard interessiert. Ich glaube, ich habe ihn immer für einen großen Philosophen gehalten. Wenn ich jetzt Postmoderne kritisiere, dann als Modeerscheinung und als billige Philosophie von Epigonen sozusagen. Also ich würde auf keinen Fall sozusagen das auf solche Menschen wie Lyotard oder so verwenden. Aber wissen Sie, wenn man zerbricht sich den Kopf immer eigentlich viel mehr mit den Verfälschungen von großen Ideen, anstatt sich mit den Ideen direkt zu beschäftigen. Aber das ist notwendig, weil von diesen Verfälschungen die ganzen Ideologien entstehen da. Und die Ideologien sind viel, viel kräftiger, zumindest vorläufig sind sie viel kräftiger als die großen Ideen. Die großen Ideen vielleicht erst nach einer Katastrophe kann man sie wieder entdecken. Aber die Ideologien, wir schwimmen in Ideologien jeder Art. Und ich lege großen Wert darauf, dass im Hintergrund meines Kopfes ist immer irgendwas so in Frage zu stellen auf dieser Ebene die Ideologien sozusagen. Also insofern sind wir einverstanden. Im Übrigen darf ich verzeihen, bitte muss man aufs Klo. Dann improvisieren wir, ne? Hat jemand einen Kommentar, den man auch ohne? Ja, ich habe es vorher durchgegeben. Du darfst laut vorlesen, wenn du möchtest. Nein, ich möchte nur vorlesen. Ich kann vielleicht erzählen, dass in der Vorbereitung. Hast du Lyotard genannt oder wen? Das Lyotard habe ich genannt. Ich habe angespielt auf das vom Erhabenen, nicht weil er. Ganz grundlegende Texte zum Erhabenen geschrieben und letztens der Ausdruck Postmoderne von ihm stammt, also Das habe ich nämlich ganz auf die Reihe gekriegt. Das war meine Frage. Nein, ich verstehe es irgendwie schon, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht dafür der Platz ist. Ne? Also für mich, das Limbo war es also sehr stark, also an eine, sage ich, fotomoderne, humanistische Philosophie an, also tief in der geisteswissenschaftlichen Tradition, wie Weinreich und so weiter. Und das heißt also, er steht also so sehr wohl, also dort auch zu Recht, also gegenüber der postmodernen Denkhaltung und der Lyotard ist am wenigsten ein postmodernes Recht, also im Sinn seiner Kritik. Sondern es ist ein Epistemologe, der eingetrieben und auch in einer aufklärerischen Tradition steht, hat das systemisch erweitert, in meiner Einschätzung. Ja? Und ohne Hartheit ist nicht Würde, bitte. Ja? Also das, was er hier sozusagen formuliert hat, von Friedrich Adler vorher, das ist ein anderes Konzept, also das, wenn man sich sogar bis auf die postische Tradition und so weiter bezieht. Ne? Ja. Das ist nur das ist ein großes Thema. Ja, okay. Also man kann Erhabenheit so vom Kant und so weiter her auch über Dinge und über Systeme und Welt denken, sozusagen, also das quasi an die Abstraktheit einer naturwissenschaftlichen Weltsicht, das Perpetuum mobile, das ist alles Erhabenheit auch, also als Konzept. Also wir haben eine Kunst und so weiter. Ja, genau. Und genau, ohne Erhabenheit für sich in Anspruch zu nehmen, wird man nicht beliebig. Ja. Ja, also ich meine, das war irgendwie ein bisschen durcheinander. Also wenn ich jetzt abwesend bin, das müssen wir aber immer achten. Mit dem Begriff der Ideologie oder so hat das ja sozusagen an. Ja, das ist dann schon erklärt. Irgendwie verassend oder sozusagen auf so eine Anwendung der. Ja, das ist ja gerecht. Ja, ist es eh, er hat sie auch so gemeint, glaube ich. Ja, das ist schon, wie du gesagt hast, das sind Bereiche, die gar nicht so entscheiden will eigentlich. Nicht. Aber das wollte ich noch sagen, wie es zu diesem Vortrag kam, oder was ist das in der Vorbesprechung gab es jetzt? Ach so, nein, es wäre ein anderer Punkt gewesen. Ich kann, es war eigentlich die Fortsetzung vom letzten Mal, wo eben diese Werkstattbericht eigentlich hier noch im Vordergrund stand, ne, und es noch nicht so irgendwie festgezurrt war. Und es hat sich gut angeboten, das heute halt eben dann mit dem Buch. Aber jetzt ist sozusagen der Meister wieder da. Ja. Die Fragen können wieder adressiert werden. Quasi. Ja, gerne. Wir haben nur für uns. Ich habe nämlich eigentlich zum Kollegen gemeint, auch wenn man nicht mit Wort oder Begriff der Erhabenheit im Sinne von dem Vollgestellten arbeiten möchte, wird eine philosophische Auseinandersetzung nicht deswegen beliebig. Weil das war. Wenn das fällt. Wenn Erhaben fällt, wird man nicht automatisch irgendwie. Aber ich würde sagen, für mich ist sie unbefriedigend, aber wenn dieser Begriff Würde weggelassen wird in der Diskussion, in den kategorischen Imperativ, dann ist sie für mich. Aber der Begriff Würde wird auch von der. Ich weiß jetzt nicht eben, das ist so postmodern sind. Okay, namenlos. Ist ja, namenlos. Ja, ja, okay. Das ist jetzt, aber die paar Namen mit denen, ja, die auseinandergesetzt ja, habe, ja. Darunter. Die arbeiten auch, wenn sie nicht das Wort Erhaben verwenden. Oder Würde. Also sie arbeiten schon mit Begriffen, so wie zum Beispiel Gesetzeskraft und so weiter, ja. Die tatsächlich das vorwegnehmen. Ja, ja. In der Phrase Erhaben, ja, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob der. Wahrscheinlich verwendet er diese Begriffe nicht. Er verwendet sie nicht. Gut, okay, aber das war. Deswegen fest diese. Okay, das ist mir deswegen, ich schätze ihn, obwohl ich nicht mit ihm übereinstimme, aber es ist auch ein großer Denker. Ich schätze sehr dieses Buch über die Sphäre von Legitimität und Legalität, ist auch sehr politisch und so, aber ethisch auch. Aber es kann sein, ich hatte nie daran gedacht, dass auch Derrida selber diese Begriffe nicht verwendet. Ne? Aber das ist warum, weil sie eine panische Angst haben, sozusagen irgendwie. In die Nähe von der theologischen Problematik gebracht zu werden. Und ich habe diese Angst überwunden. Ich schreibe darüber, weil ich es ehrlich finde, wenn man das so verwendet, zum Beispiel die klassischen Texte von Kant Schelling, Hegel und Kierkegaard, also die vier Autoren, mit denen ich mich beschäftige, die rekurrieren alle explizit auf Gottesbegriff. Und ich sehe nicht ein, warum das nicht mit einbauen soll, wenn ich da argumentiere. Und weil ich eben nicht nur den Verdacht habe, sondern es ist, ich bin sicher, dass es auch real ist, dass es, wie soll man das formulieren, dass die Menschen in der ganzen Kulturgeschichte, jetzt speziell bei uns, die westliche Geschichte und so weiter, alle großen Theologen, die waren Theologen auch, und die Gottesproblematik war immer ein Vehikel, um bei den Menschen sich auch klar zu werden. Das heißt, man kann nicht über den Menschen etwas sagen, ohne gleichzeitig über Gott was zu sagen. Nicht? Und das heißt, wenn man sagt dann, dass Gott tot ist, dann kann man, das haben schon viele gesagt, auch als Witz, aber auch ernst, dass der Mensch auch tot ist. Und das kann man gesagt, dass der Mensch nicht existiert, das kann man schon gesagt. Aber die Frage ist jetzt, trotzdem, die Menschen leben weiter. Ne? Und der Punkt ist jetzt, was ist der Mensch oder der Gott, den man immer sozusagen jetzt absolvieren will? Und diese Problematik, das ist genau der Punkt. Ne? Ein Nazi kann auch sagen, der Mensch existiert nicht. Und das kann ich ohne weiter sagen. Sie werden sagen, ja, das ist eine Perversion. Aber was heißt Perversion? Das ist eine Möglichkeit, die man auch mit reflektieren muss. Und ich stehe dazu, dass man solche Begriffe wie Würde oder Erhabenheit auch akzeptiert und ins Gespräch bringt. Ich weigere mich dagegen, mich selbst so zu zensieren in diesem Hinsicht. Das ist der Punkt. Wenn ich richtig verstanden habe, ja, hast du das Böse einmal definiert als Aufhebung des Mangels oder Versuch, den Mangel aufzuheben. Total aufzuheben, ja. Das ist doch eine insofern paradoxe Formulierung, weil die Aufhebung des Mangels sozusagen die absolute Vollkommenheit herstellt oder herzustellen sucht, und darin nun das Böse zu sehen, widerspricht doch sehr der üblichen Auffassung, dass das Böse mit Zerstörung und Vernichtung und Reductio ad Nihilismus, dein Begriff des Bösen ist gerade das Gegenteil von Nihilismus. Ist eine Art von Perfektionismus, konsequent durchgeführt. Nee. Also so habe ich dich verstanden. Ne? So habe ich dich verstanden. Und habe ich das nicht richtig verstanden? Nee, ja und nein. Beides, ja, natürlich. Es kann sein, dass ich ungeschickt hier das formuliert habe. Selbstverständlich, ich danke dir, das ist ein sehr guter Hinweis. Allerdings muss man sagen Folgendes. Wenn man die theologische Dimension mit reflektiert, dann existiert das Problem dann nicht, weil natürlich die Vollkommenheit ist nur Gott und die kann man nicht herstellen. Das heißt, es kann sein, dass ich das, ich musste normalerweise sagen, dass wir reden immer von den Menschen, und die Menschen natürlich selbstverständlich, das Erzielen der Vollkommenheit ist genauso das Böse wie das, oder die Abschaffung, die totale Abschaffung des Mangels, genauso. Denn die beiden Extremen, die berühren sich. Aber das gilt nur für den Menschen in diesem Sinne. Ne? Denn die Vollkommenheit als solche, als realisiert oder als vorhanden oder was auch immer, ist nur Gott selbst. Das heißt, der Mensch kann nie, als Mensch kann nicht wollen, diese Vollkommenheit, das habe ich aber anders formuliert. Ich habe gesagt, der Mensch soll nicht Gott selber werden wollen. Das ist dasselbe wie vollkommen zu werden. Aber gut, dass du mir gesagt hast, das werde ich dann schreiben. Also, das Böse siehst du in dem menschlichen Versuch, ja, für sich selber die Vollkommenheit, ja, zu beanspruchen. Ja, ja. Und die Abschaffung des Mangels ist natürlich... Die Abschaffung des Mangels ist die Herbeiführung der Vollkommenheit. Ja, das ist ja klar. Das habe ich nur, du verlangst, dass ich das explizit, ja, schreibe, ich, ja, verspreche es dir, das werde ich auch ergänzen. Das ist gut. Aber du hast mir dann auch gegen Schluss gesagt, dass es mit Gott selber nicht so stimmt mit der Vollkommenheit. Ja, aber das ist dann Vollkommenheit. Aber das ist das dann schon der christliche Begriff Gottes, ja, wo der Mangel in Gott selber, ja, auftaucht. Ja. Und dass wir, also da wenn, ich, ja, wenn wir ein Gottesbild haben, dass wir dann den Mangel in Gott selber sehen müssen. Das ist unser Unterschied, ich sage unsere jetzt, ich will nichts bedeuten, aber unsere Tradition, sage ich jetzt. Ne? Das ist der Unterschied zum Islam. Da gibt es nicht so einen Mangel in Gott, das ist undenkbar so etwas. Dagegen in der Kabbala gibt es einen Mangel in Gott. In der Kabbala gibt es, ist der Zinzum, das ist die Selbstzurückrichtung. Aber was wollte ich da sagen mit dem Mangel? Na, da bin ich in der Linie von Cusanus, Nikolaus Cusanus. Das ist die Coincidentia Oppositorum. Und das heißt, in der christlichen Theologie heißt, ist die Selbsterniedrigung Gottes. Und dafür gibt es ein theologisches, ein griechisches Wort, das heißt Kenosis. Kenosis. Kenosis ist die Selbstentleerung Gottes. Das passt mir sehr gut, weil Lacan spricht diesen Begriff nicht, aber wenn er von Leere meint, ich assoziiere Kenosis, das heißt Selbsterniedrigung Gottes. Und dazu gehört auch, dass Gott selbst tot wird, aber nicht Gott insgesamt, sondern eine Person. In der Dreinigkeit eine Person stirbt sozusagen. Naja, und okay, in diesem Sinne jetzt. Dann habe ich noch eine Frage zum Gottesbild. Also du hast betont, die Bildlosigkeit Gottes und auch in gewissem Sinn die Namenlosigkeit Gottes. Aber wenn man das Alte Testament liest, wo Gott ja nur sprachlich, aber in großer Üppigkeit vorgestellt wird, dann ist es ein sehr anthropomorpher Gott. Ja, weil von Namen ist die Rede. Die Rede ist nicht von Namen. Ich rede jetzt von der Anthropomorphie. Die gibt's ja. Wie Gott in seinen Reden und Taten, also mit dem Volk. Das ist anthropomorph, ein total anthropomorpher Gott. Also eigentlich genauso anthropomorph, wenngleich auf andere Weise wie die griechischen Götter. Nein, ist nicht gleich. Genauso anthropomorph. Naja, also, ein Jude würde dieses genauso weglassen. Ich meine jetzt genauso sozusagen in einem quantitativen Sinn. Anthropomorph. Alle menschlichen Eigenschaften von Gutartigkeit, Bösartigkeit, Neid, Zorn und noch und so weiter finden sich bei diesem Gott. Alle nicht, aber viele. Also ungefähr alle menschlichen Eigenschaften finden sich da. Also diese Anthropomorphie, dagegen habe ich ja nichts. Es geht nicht darum, ob du was dagegen hast, sondern wie es ist, das möchte ich wissen. Nein. Wie es mit diesem Gottesbild steht, mit diesem doch sehr anthropomorphen im pragmatischen Sinn des Wortes, ist das schon eine Art von quasi Vorwegnahme seiner Menschwerdung oder so ähnlich. Also so, wie siehst du diese Anthropomorphie des jüdischen Gottes? Also ich bin nicht judaistisch, bin ich nicht so bewandert. Ich habe zwar viel gelesen, mich interessiert es immer sehr, aber so genau kann ich das nicht sagen, was die Juden darüber nachdenken. Aber eines muss ich sagen, natürlich der Begriff der Anthropomorphie ist ein brauchbarer Begriff. Vor allem, wenn Gott ein lebendiger Geist ist, ne, dann, und wenn er den Menschen nach seinem Lebenbild geschaffen hat, dann ist es klar, dass es auch gewisse Aspekte hat, die anthropomorphisch. Das Problem ist und bleibt, wie negativ sie auswirken, wie versteht der Mensch sie immer daneben, sozusagen. Nicht? Das heißt, es gibt Theomorphe oder der anthropomorphe Fundamentalismus, Gott als Monarch oder Gott als Tyrann und so weiter, das ist auch nicht besser als die griechischen Vorstellungen von Zeus als willkürlichen Herrscher und so weiter. Selbstverständlich, das ist dann die Dialektik. Ich behaupte, es gibt eine Dialektik im Monotheismus, die sozusagen immer wieder vorantreibt, den Begriff des Fortschritts, kann man, wie Freud sagt, den kann man nur im Monotheismus sich vorstellen. In anderen Religionen ist nicht möglich eine solche Fortschritt. Die bleiben, wie sie sind. Die sind außerhalb der Zeit. Aber Gott des Judentums und des Monotheismus ist ein Gott der Geschichte. Ein Gott, der zwar selber nicht in der Zeit ist, aber er ist, weil er mit den Menschen zusammen ein Verhältnis hat, der begreift die Zeit, die integriert diese Zeitlichkeit sozusagen, damit er in den Menschen in Kontakt kommt. Und diese Zeitlichkeit bedeutet auch, mit Hegel zu reden, ich bin überzeugt, das ist der Grundgedanke der Dialektik bei Hegel, der am Schluss beim absoluten Geist endet, nicht? Der absolute Geist ist die, und das absolute Wissen ist die Endversöhnung von Gott und Mensch, und Mensch und Gott am Ende der Geschichte und so weiter, wie auch immer das stattfinden soll. Das kann man sagen, das ist sehr kluge Gedanke, weil dadurch ist schon bei Hegel die Antwort an Feuerbach. Hegel ist die beste Antwort an Feuerbach, dass die Dialektik nicht endet, so wie Feuerbach versucht hat zu machen, dass er endgültig jetzt das Rätsel enträtselt sozusagen, dass der Mensch sozusagen sich selbst untertan geworden ist und so weiter, sondern dass nach wie vor bleibt immer die Differenz, und da rede ich mit Derrida, die Differenz zwischen dem Gott und dem Menschen und oder zwischen Endlichem und Unendlichem, und diese dialektische Differenz, die ist sozusagen lebendig nach wie vor und erzeugt immer dies produktiv, diese Dialektik, die gebiert Formen in der Geschichte, und in diese Formen kann man auch das anthropomorphe Moment nehmen, und ja, das ist es. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich will nichts auf ein Inhaltliches eingehen, aber ich hatte ein großes Problem in dem Buch, wie soll ich das vorstellen? Es ist nur ein Aspekt, oder zwar ein zentraler Aspekt aus dem Buch, was ich heute erzählt habe, und zwar nicht vollständig, es ging ja nicht. Und dann, aber das Buch hat mehrere Dimensionen, und ich wollte nur kurz sagen, die fünf, die sechs Partien des Buchs. Mich hat sehr fasziniert die Lektüre von Augustinus in seinem Bekenntnis und dann die ganze Theorie des Willens drinnen. Ne? Und das ist die klassische Theorie des Willens, die bis heute im Abendland, also im Abendland, in Europa existiert und wirkt. Und der aber verwendet den Begriff des Willens oft synonym mit dem Begriff Begehren und Liebe. Obwohl er genau weiß, dass Begehren und Liebe jenseits ein anderer Begriff ist und jetzt die Versuche, alle diese drei Begriffe auseinanderzuhalten, aber zu zeigen, warum die gesamte Philosophie und die gesamte Theologie quer durch die Jahrhunderte nur vom Willen reden. Und das, wie ist es nach Kierkegaard, und der mit dem Begriff der Existenz kommt, und nach Freud und dem Begriff des Unbewussten, wie kann man vorher diese ganzen Analysen des Willens in früheren Philosophen, wie kann man sie übersetzen sozusagen? Wie kann man sie mit Freud und da setze ich Kierkegaard sehr stark als den Hauptpartner von Freud sozusagen. Ich sage, wenn man Kierkegaard liest, man denkt, er hat schon vieles vorweggenommen, was Freud gesagt hat. Aber warum? Weil beide auf Schelling rekurrieren. Schelling ist der Großvater sozusagen. Und Schelling ist wunderbar zu lesen, weil er gleichzeitig auch die Kabbala mit überhört. Also das hat mich sehr fasziniert, diese Querverhältnis. Und deswegen fange ich damit an, den Begriff des Willens, und dann komme ich bei Kierkegaard, explizit dann die Texte und so weiter, Begriff der Angst und der Existenz und so, und dann komme ich auf die theologische Diskussion. Und zwar die theologische Diskussion im 20. Jahrhundert. Weil wenn man nicht gerade die Chance hat, mit klugen Theologen zu diskutieren, dann würde man ahnungslos vorbeigehen, ohne zu wissen, dass es eine große Revolution gegeben hat in Theologie, also katholische und protestantische im 20. Jahrhundert. Warum? Meine Behauptung ist, weil sie alle Kierkegaard gelesen haben. Wir haben Kierkegaard entdeckt ab 1920, und die haben dann Kierkegaard so sehr eingebaut, dass es dann zum Beispiel die Katholiken selbst ihre eigene Reformation endlich angefangen haben, vier Jahrhunderte Verspätung, nämlich im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist die Reformation, die Selbstreformation der katholischen Kirche, selbstverständlich nicht zu Ende gegangen ist, weil die Reformation ist immer da, die muss man immer wieder. Es gab eine mittelalterliche Formel, hieß Ecclesia Semper Reformanda. Das heißt, die Kirche muss sich ständig reformieren. Das ist überhaupt das Prinzip der Revolution. Ich übersetze Reformation mit Revolution. Nicht? Und so komme ich auf meine Kosten am Schluss. Ne? Das finde ich jetzt einen guten Moment zu unterbrechen. wenn sich genügend Leute finden, können wir die Diskussion ja noch fortsetzen. Drüben im Rebhuhn, denke ich mal. Mich würde das natürlich freuen, wenn es 2015 eine Fortsetzung der Tradition gäbe, dass Sie wieder nach Wien kommen. Ach so, ja. Entweder wieder ein Werkstattbericht oder ja, ich muss hier ein Folgebericht. Über das, was ich jetzt mache. Und so. Ja, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir gehen in die Sommerpause, also das neue Programm wird dann wieder verschickt.